Schicht sein halbes Leben, unter Tage sein Herz fast zerbrüllt. Er war ein Kumpel, ein Malocher seit eh und je. Seine letzten Tage in der Kaue ist Schmerz, es tut weh. Nach dem Kriege fuhr er täglich ein in den Schacht, baute die Kohle ab in Flöt, bei Tag und bei Nacht. Den Rücken drum gebogelt, die Knochen geschund, mit seinen Kumpels und der Zeche so tief verbunden. Die Zeit gekommen und kein Zurück, die letzten Stunden hier auf dem Feld. Geboren auf Kohle, ja mitten im Revier, hier gibt's die Schützenmädels, Fußball und das beste Bier. Die Zechen und der Bock, ja das war stets sein Leben, für ihn konnte es nie etwas anderes geben. Ein stolzer Bergmann, ein Kumpel, wie er im Buche steht, eine Zeit, die für ihn am besten nie vergeht. Mal Luft gebogelt und noch wohl auf unseren Kumpel und den Bock. Glück auf! In den Kneipen bläute Zigaretten durch die Luft. Seit jeher war man hier fleißig und ausgebucht. Im Schrebergarten man sich von der Sonne bräunt. Mit nem Bierchen in der Hand des Kumpels bester Freund. Ja, die Bratwurst, die schmorte dann auf dem Grill. Man nahm den Liebsten gar nicht mehr nach Hause will. Und zum Bolzen ging es ab auf dem Aschenplatz und zum Picknick an der Ruhr mit dem Schatz. Die Zeit gekommen und kein Zurück, die letzten Stunden hier auf dem Feld. Geboren auf Kohle, ja mitten im Revier, hier gibt's die Schützenmädels, Fußball und das beste Bier. Die Zechen und der Bock, ja das war stets sein Leben, für ihn konnte es nie etwas anderes geben. Ein stolzer Bergmann, ein Kumpel, wie er im Buche steht, eine Zeit, die für ihn am besten nie vergeht. Mal Luft gebogelt und noch wohl auf unseren Kumpel und den Bock. Glück auf! Doch noch wohl auf unseren Kumpel und den Pott. Glück auf!